die Germanen, Dichtung und Wahrheit. In der Nähe des Teutoburger Waldes im Jahr 9 nach Christus. Drei römische Legionen machen sich im Spätsommer des Jahres 9 auf, in Germanien einen Aufstand niederzuschlagen. Warnungen von befreundeten Germanenfürsten, diese Erhebung sei fingiert, um die Römer in eine Falle zu locken, schlägt der römische Statthalter in Germanien, Quintilius Varus, in den Wind. Er mag nicht glauben, dass, wie ihm berichtet, der Adelsspross Arminius vom Stamm der Cherusker hinter dem tückischen Plan stecken soll. Schließlich hat Arminius seine Jugend in Rom verbracht, wohl als Unterpfand für einen Friedensvertrag zwischen Römern und Cheruskern. Seit mehreren Jahren befehligt er germanische Hilfstruppen in der römischen Armee. Für seine Tapferkeit haben ihm die Römer nicht nur das Bürgerrecht verliehen, sondern ihn sogar in den Ritterstand erhoben. Doch die Warner, darunter Arminius' eigener Schwiegervater, haben recht. Der 25 Jahre alte Cheruskerfürst will in der Tat die Römer aus Germanien vertreiben. Ihm ist sogar das Außergewöhnliche gelungen, mehrere germanische Stämme wie die Marser, Brokterer und Katten für sein Vorhaben zu gewinnen. Was aber treibt Arminius? Als Germanenfürst und römischer Ritter würde er doch persönlich nur gewinnen können, wenn Germanien ins Römische Reich eingegliedert würde. Ist es Arminius einfach leid, mit seinen germanischen Hilfstruppen zu schlechteren Bedingungen in der römischen Armee zu dienen? Geht es ihm um die Wiederherstellung der germanischen Ehre? Oder will er gar König eines freien Germaniens werden? Fest steht jedenfalls, dass der neue römische Statthalter Varus der falsche Mann für das aufmüpfige Germanien ist. Seit mehr als 20 Jahren schon versuchen die Römer, die germanischen Stämme zwischen Rhein, Elbe und Main unter ihre Kontrolle zu bringen. Doch besteht ihre Macht mehr auf dem Papier als in der Wirklichkeit. Varus aber behandelt Germanien wie eine bereits eroberte Provinz, will römischen Steuergesetzen und römischer Rechtsprechung Geltung verschaffen. Welch ein Angriff auf die Ehre der Germanen! Freie Männer zahlen doch keine Abgaben! Welche Schmach, sich den Urteilen der Römer unterwerfen zu müssen! Mehrere Kilometer zieht sich der römische Tross auf seinem Weg entlang der Weser in die Länge. Das Wetter ist schlecht, und der tiefe Boden erlaubt nur ein mühsames Vorankommen. Beim niedersächsischen Kalkriese passieren die Legionäre eine Engstelle, im Norden eingeschlossen von einem undurchdringlichen Moor, im Süden begrenzt von einer Hügelkette. Wer hier unterwegs ist, für den gibt es bei einem Angriff kein Entrinnen. Da stürzen sich plötzlich mit ohrenbetäubendem Gebrüll tausende germanische Krieger von den Hügeln herab auf die römischen Truppen. Den Legionären bleiben weder Zeit noch Raum, sich in Schlachtformation zu begeben. Stattdessen müssen sie sich auf einem riesigen Gebiet verteilt in einem wilden Kampf behaupten. Das Gelände ist wie geschaffen für die germanische Kriegstaktik. Nachdem die ungestüme Wucht des Überraschungsangriffs verpufft ist, ziehen sie sich zurück, um sich neu zu formieren und die nächste Angriffslawine loszutreten. Damit können die germanischen Krieger wettmachen, dass ihre Bewaffnung der römischen Legionäre deutlich unterlegen ist. Ihre Hauptwaffe ist eine Lanze. Nur wenige Kämpfer sind im Besitz von Eisenschwertern, kaum einer mit Helm und Rüstung gewappnet. Schutz bieten ihnen einzig ihre farbenprächtig bemalten Holzschilde, deren eiserne Schildbuckel auch als Stoßwaffe zu gebrauchen sind. 3 Tage dauern die Kämpfe in der Nähe des Teutoburger Waldes, dann sind 3 Legionen mit mehr als 20.000 Mann vernichtet. Der überforderte Statthalter Varus stürzt sich im Angesicht der totalen Niederlage ins eigene Schwert. Die Schreckensnachricht aus Germanien löst in Rom blankes Entsetzen aus. Kaiser Augustus bringt die Niederlage derart aus der Fassung, dass er monatelang Haare und Bart wachsen lässt und immer wieder seinen Kopf gegen die Tür stößt mit dem verzweifelten Ruf auf den Lippen: Quintilius Varus, gib mir meine Legionen wieder! Um die Schmach zu tilgen, unternehmen römische Feldherren in der Folge mehrere Feldzüge nach Germanien. Doch geht es ihnen nur noch um Rache und nicht mehr um die dauerhafte Eroberung Germaniens. Und so stehen die Römer im Jahr 16 nach Christus genau da, wo sie eine Generation vorher auch schon standen, am Westufer des Rheins. Was Karthagern und Griechen, Ägyptern und Kelten verwehrt blieb, haben die Germanen unter Führung des Arminius vollbracht. Sie haben die Weltmacht Rom zum Rückzug gezwungen. Germanien bleibt frei. Germanien, das ist das Gebiet zwischen dem Rhein im Westen und der Weichsel im Osten. Im Süden begrenzt von der Donau, im Norden weit nach Skandinavien reichend. Heimat von bis zu 4 Millionen Menschen. Doch nur von Rom aus betrachtet lässt sich überhaupt von den Germanen sprechen. Die so bezeichneten Menschen selbst empfinden kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Bevölkerung Germaniens zerfällt in Dutzende Stämme, die sich aufs Heftigste in ständig wechselnden Konstellationen bekriegen. Und selbst innerhalb der Stämme gibt es noch eine Unterteilung, die Gaue, die auch nicht immer an einem Strang ziehen. Richtig verpflichtet fühlen sich die Germanen ohnehin nur ihrer eigenen Sippe. Dass die Menschen in Germanien selbst kein übergeordnetes Volksbewusstsein entwickelt haben, heißt natürlich nicht, dass sie nur wenig gemein haben. Im Gegenteil. Ihre Sprache grenzt sie deutlich von den Kelten und anderen Nachbarvölkern ab. Sie sind sich ähnlich in ihrer bäuerlichen Lebensweise, ihren Sitten und Gebräuchen, in der Verehrung ihrer Götter. Am auffälligsten jedoch ist ihre Erscheinung. Groß sind sie im Vergleich zu ihren mediterranen Zeitgenossen. Die Männer messen bis zu 1,80 Meter. Ihre Haare sind blond und die Farbe ihrer Augen blau. Die Germanen tragen eng anliegende Wollhosen, darüber einen Kittel sowie einen nicht selten mit aufwendigen Mustern gewebten Mantel. Alles, was der Germane so mit sich trägt, drapiert er an seinem oft kunstvoll gearbeiteten Gürtel, darunter auch einen Kulturbeutel mit Zahnbürste und Rasiermesser. Eine ganz spezielle germanische Männermode ist der kunstvoll geflochtene Haarknoten an der rechten Schläfe, Swebenknoten genannt, darauf zurückgehend, dass die Frisur zunächst Markenzeichen des Stammes der Sweben war, bevor sie sich in ganz Germanien verbreitet hat. Die Gesellschaft der germanischen Stämme gliedert sich in Sklaven, Halbfreie sowie Freie. Aus den vornehmsten Familien unter den Freien entwickelt sich im Laufe der Zeit ein germanischer Stammesadel, aus dem sich die Stammesführer rekrutieren. Wichtige Entscheidungen trifft die Versammlung aller freien Männer, der Ting. Während des Tings gilt Friedenspflicht. Die Anwesenheit ist Pflicht. Zustimmung etwa bei der Entscheidung über Krieg oder Frieden signalisieren die Männer, indem sie ihre Waffen auf die Schilde schlagen. Jahrhundertealte Laub- und Nadelwälder überziehen die germanischen Lande. Riesige Moore und Sümpfe machen weite Gebiete unpassierbar. Die einzelnen Stammesgebiete sind von breiten Streifen von Wald oder Ödland getrennt. Ihre Siedlungen bauen die Germanen überall da, wo sich der Wald lichtet, in Flusstälern, auf Wiesengründen oder Heideflächen. Ein germanisches Dorf ist eine lose Ansammlung von einzelnen Gehöften, bei denen ein jeder auf gebührenden Abstand zum Nachbarn achtet. Wenn ein Dorf 200 Menschen zählt, ist das schon viel. Größere Siedlungen, gar Städte, kennen die Germanen nicht. Praktisch alle Germanen leben von der Landwirtschaft. Die Arbeit auf dem Hof ist hart, die Erträge sind gering. Dem mit einem einfachen Ritzpflug bearbeiteten Boden können die germanischen Bauern vielleicht das Zweifache der Aussaat an Ertrag abbringen. Das Getreide, meist Gerste, wird nicht zu Brot verarbeitet, sondern gemahlen und mit Wasser vermengt als Brei gegessen. Von mindestens so großer Bedeutung wie der Ackerbau ist die Viehzucht. Die 10 oder 20 Rinder eines Hofes geben Milch, die zu Butter oder Quark verarbeitet wird. Schafe sorgen für die Wolle, die für die Herstellung von Kleidern gebraucht wird. Ein paar Schweine liefern das Fleisch, das aber nur zu festlichen Anlässen auf den Tisch kommt. Der stets nahe Wald ist unverzichtbare Nahrungsquelle für Mensch und Tier und unerschöpfliches Vorratslager für Brenn- und Bauholz. In vielen Gegenden wohnen die Menschen gemeinsam mit dem Vieh unter einem Dach. Die 10 bis 30 Meter langen und 4 bis 7 Meter breiten Häuser haben Pfosten und Balken als tragende Struktur. Das Giebeldach ist mit Stroh oder Schilf gedeckt. Die Wände bestehen aus mit Lehm abgedichtetem Flechtwerk. Türen gibt es an den beiden Giebelseiten, Fenster dagegen keine. Der Rauch von der in der Mitte des Hauses gelegenen Feuerstätte zieht durch eine Öffnung im First ins Freie. Die Einrichtung der Häuser ist karg. Im Wohnteil gibt es entlang der Wände mit Fell bedeckte Bänke zum Sitzen oder Schlafen. Gegessen wird an kleinen Holztischchen, die die Bewohner vor sich stellen. Das germanische Essgeschirr ist einfach. Kostbar verziert sind nur die Trinkhörner, die von Hausrindern oder Auerochsen stammen. Da man ein Trinkhorn nicht abstellen kann, muss es stets in einem Zug geleert werden. Bier und Met, also mit Wasser vermischter und zum Gären gebrachter Honig, werden zu festlichen Anlässen hergestellt. Da beides nicht lange haltbar ist, wird beim Feiern gebechert, bis alles leer getrunken ist. So gar nicht zum Bild der Barbaren will passen, dass die Germanen mit den Runen über eine eigene Schrift verfügen, nach den ersten 6 Buchstaben Futhark genannt. Jede Rune hat einen Lautwert und einen Begriffswert. Das Zeichen für F kann gleichzeitig noch Fehu, Vieh heißen. Die in Knochen, Holz, Stein oder Metall eingeritzten Runen enthalten aber keine Angaben über Alltag, Wirtschaft oder Politik, sondern offenbaren stets eine starke religiöse Bindung. Runen auf Gräbern sollen die Totenruhe sichern. Runen auf Amuletten den Träger vor Unheil schützen. Auf manchen Amuletten sind auch Bilder der wichtigsten Götter der Germanen zu sehen. Der höchste Gott, Wodan, der mit seinem 8-beinigen Pferd über das Firmament reitet. Der beim Volk sehr beliebte Wettergott Thor hat als Markenzeichen einen Hammer und sorgt für das rechte Wetter für die Landwirtschaft. Mit seinen durch die Lüfte ziehenden Wagen löst er das Donnergrollen aus. Und der Kriegsgott Tiu ist zugleich Gott des Rechts und Beschützer der Tingversammlung. Neben diesen zur kriegerischen Götterkaste der Asen zählenden Götter gibt es auch noch die segenspendenden Vanen. Deren bekannteste Vertreter sind das Geschwisterpaar Freyr und Freya, die für fruchtbare Felder, einen großen Viehbestand und eine gesunde Familie sorgen. Nicht in Tempeln, sondern in der freien Natur verehren die Germanen ihre Götter. Viele Opfergaben bringen sie ihren Göttern in den Mooren dar. So werden nach gewonnener Schlacht die Waffen und Rüstungen der unterlegenen Feinde zerstört ins Moor geworfen, um den Göttern für das Schlachtglück zu danken. In den Mooren werden aber auch Menschen geopfert oder hingerichtet. Feiglinge, Kriegsdienstscheue und solche, die sich körperlich missbrauchen ließen, so heißt es, würden im Sumpf versenkt. Große Bedeutung haben bei den Germanen die Deutung von Vorzeichen und Orakel. Ohne sie treffen die Stammesführer keine wichtige Entscheidung, etwa über Krieg oder Frieden. Das Hauptorakel der Germanen ist die Tierbeobachtung, der Flug der Vögel etwa, oder die Bewegungen und das Wiehern von weißen Rössern, die in heiligen Hainen und Lichtungen gehalten werden. Gerade Frauen werden seherische Fähigkeiten nachgesagt. Und immer wieder spielen Seherinnen bei kriegerischen Auseinandersetzungen eine höchst einflussreiche Rolle. So gut ist ihr Ruf, dass auch mehrere römische Kaiser nicht auf die Dienste von germanischen Seherinnen verzichten möchten. Die Germanen betreiben, soweit es geht, eine Wirtschaft der Selbstversorgung. Märkte und Handel spielen keine bedeutende Rolle. Auch ein Grund, wieso es in Germanien keine größeren Siedlungen gibt. Jeder Hof versorgt sich selbst, so gut er kann, nicht nur mit Nahrung, sondern auch mit Kleidung und Gegenständen des täglichen Bedarfs. Natürlich gibt es unter den Germanen auch geschickte Handwerker, die Wagnerei oder Schiffbau hervorragend meistern oder aufwendig gearbeitete Metall- und Lederwaren fertigen. Doch wo die Landwirtschaft keine großen Überschüsse abwirft und der Handel unterentwickelt ist, sind die Menschen der ständigen Bedrohung durch Hunger und Not ausgesetzt. Wo der Krieg der Normalzustand ist und der Frieden die Ausnahme, ist die Lebenserwartung kurz und das Leben friedlos. In welchem Kontrast steht ein solches Dasein zum Leben in den angrenzenden römischen Provinzen, wie zum Beispiel im linksrheinischen Germanien mit seinen alle Annehmlichkeiten bietenden Großstädten Köln und Mainz oder im südlich der Donau gelegenen Rätien? und so liegt es für die Germanen nahe, sich von dort zu holen, was sie anders nicht erlangen können. Für das Römische Reich stellen die germanischen Stämme eine ständige Gefahr dar. Stets ist daher ein großer Teil des römischen Militärs an Rhein und Donau sowie dem beide Flüsse verbindenden Schutzwall Limes stationiert. In ihren alten Liedern führen die Germanen die Geschichte ihrer Stämme bis auf die Götter zurück und verleihen dem Blut eines Stammes etwas Ewiges. Und auch bei den Römern hat sich der Eindruck verfestigt, dass es sich bei den Germanen um ein eigentümliches und unvermischtes Volk handeln muss. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Als sich die Germanen von Skandinavien und Norddeutschland aus immer weiter nach Westen, Süden und Osten ausgebreitet haben, haben sie selbstverständlich auch fremde Volksgruppen absorbiert. Und auch bei den Stämmen gibt es ein Kommen und Gehen. Von denen, die zur Zeit des Arminius am prominentesten sind, werden sich 200 Jahre später die wenigsten noch auf der Landkarte Germaniens wiederfinden. Charismatische Heerführer sind es in der Regel, denen es gelingt, die Stammesgrenzen zu sprengen, indem sie junge Krieger als Gefolgschaft um sich scharen, die verschiedenen Stämmen entstammen können. Einer solchen Gefolgschaft wohnt immer auch der Keim für die Gründung eines neuen Großstammes inne, mit dem Heerführer als neuem König. Vielleicht ist es das, was der Cheruskerfürst Arminius anstrebt, König eines neuen Stammesverbundes zu werden. Doch muss der sich nach seinem unvorstellbaren Sieg erst einmal gegen einen anderen aufstrebenden Stammesführer durchsetzen, den Markomannenkönig Marbot. Dieser hat durch militärische Unterwerfung sowie friedliche Verträge von Böhmen aus ein ansehnliches Reich aufgebaut und ein für die damalige Zeit ungewöhnlich fortschrittliches Königtum errichtet. Als es Arminius mit seinen Truppen tatsächlich gelingt, Marbot niederzuringen, scheint der Weg zu einem germanischen Großkönigtum frei. Doch da machen ihm seine eigenen Verwandten einen Strich durch die Rechnung. Zu mächtig, zu machtbesessen scheint ihnen Arminius geworden zu sein, so dass sie ihn, der mit 37 Jahren auf der Höhe seines Schaffens steht, eigenhändig umbringen. Am Ende war Arminius zwar die Gefolgschaft zehntausender Krieger aus einer Vielzahl von Stämmen sicher, nicht aber die Unterstützung seiner eigenen Familie. 300 Jahre wird es nach dem Tod des Arminius dauern, bis sich die verfeindeten Stämme Germaniens zu größeren Stammesverbänden zusammenschließen. Noch länger wird Rom bei den ständigen Scharmützeln mit den Germanen die Oberhand behalten können. Am Ende des 4. Jahrhunderts machen schließlich die von mächtigen Königen geführten Großstämme wie Franken, Sachsen oder Goten ernst. Getrieben von den aus den Tiefen Asiens einfallenden Hunnen, werden sie das Weströmische Reich in den Untergang stürzen und sein Erbe antreten. Doch wenden wir unseren Blick noch einmal zurück auf das römische Imperium im 1. Jahrhundert nach Christus. In der Provinz Judäa entwickelt sich eine Religionsgemeinschaft, die die Welt verändern wird, das Christentum. Von den Römern zunächst für eine kleine, unbedeutende Abspaltung der Juden gehalten, wird das Christentum aus römischer Sicht schon bald zu einem Ärgernis und einer ernstzunehmenden Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Und so dauert es nicht lange, bis die Christen zu Staatsfeinden erklärt werden. Es ist Kaiser Nero, der als erster dieses Feindbild zeichnet. Die Christen hätten die Stadt Rom angezündet und müssten deshalb verfolgt und hingerichtet werden, verbreitet er, nachdem 3/4 der Stadt von einer Feuersbrunst zerstört worden waren. Auch wenn sich seine Vorwürfe als unhaltbar erweisen, das Feindbild Christ hat sich in die Köpfe der Römer eingebrannt. Bis ins 4. Jahrhundert hinein werden die Anhänger der neuen Religion systematisch verfolgt und ermordet. Unter den römischen Kaisern Domitian und Diokletian verlieren Tausende ihr Leben. Erst Konstantin der Große wird diese Leidenszeit beenden und das Christentum den anderen Kulten im Römischen Reich gleichstellen.